Glocken, die klingen, als zu der Weihnachtszeit. Ist also Engelein singen, wieder von Frieden und gesungen in seliger Nacht, wie sie gesungen in seliger Nacht, Glocken mit heiliger Kraft, klingen wie der Herzen. Lord.